Kapitel 5 Kapellmeister in Köthen 1717 bis 1723. Zum Glück kennt Sebastian Fürst Leopold von Köthen, einen Musikliebhaber. Der will Sebastian an seinem Hof als Kapellmeister haben. Endlich Kapellmeister! Kein Lakai mehr sein! Sebastian sagt sofort ja. Das muss er aber noch seinem Herzog in Weimar erklären. Der wird natürlich böse, sehr böse. Als Lakai einfach weggehen, das geht nicht. Sebastian besteht darauf. Er will nach Köthen. Herzog Wilhelm Ernst schickt Johann Sebastian Bach ins Gefängnis. Erst nach 4 Wochen lässt er ihn gehen. Im Dezember 1717 fährt die ganze Familie Bach nach Köthen. Sebastian und Maria Barbara haben 4 Kinder. Fürst Leopold, sein neuer Chef, bezahlt ihn gut. 400 Gulden im Jahr. Er bekommt ein Haus mit Probensaal. Er kann mit dem Orchester zu Hause proben. Köthen ist kleiner als Weimar und kulturell weniger lebendig. Aber das Musikleben bei Hofe ist sehr intensiv. Leopold hält sich ein großes und gutes Orchester. Sebastian schreibt ihm gleich ein Konzert zum Geburtstag. Alles ist gut, scheint es. Fast täglich trifft Sebastian den Fürsten, spricht über Musik mit ihm oder sie musizieren zusammen. Manchmal geht Sebastian auf Reisen. Er prüft neue oder reparierte Orgeln im ganzen Land. Mit seinem Fürsten fährt er jedes Jahr nach Karlsbad zur Kur. 1720 kommt er nach einer solchen Reise zurück. Seine Kinder laufen zu ihm, aber wo ist Barbara? Die Kinder weinen. Mama ist tot. Tot? Ja, sie ist plötzlich gestorben. Man hat sie schon begraben. Das geht zu Sebastians Zeiten sehr schnell. Was soll er jetzt tun? Wie soll er weiterleben? Er muss an seine Kinder denken und an seine Musik. Er arbeitet, er komponiert. Mit Hilfe einer Kinderfrau erzieht er seine Kinder. Sebastian komponiert in Köthen nur selten Orgelmusik. Der Fürst ist Calvinist und calvinistisch ist sein Land. Calvin sagt, wir Menschen sind schlecht und müssen immer an Gott denken und an nichts anderes. Es gibt für Calvin auf der Erde nichts Schönes. Auch schöne Musik führt nicht zu Gott, wie Luther gedacht hat, sondern zum Teufel. In der Kirche will man keine schöne Musik hören, sondern man will bei einfachen Liedern an Gott denken. Sebastian schreibt kleinere und größere Konzerte. Die Brandenburgischen Konzerte zum Beispiel schreibt Suiten und Sonaten. Mit dem Fürsten und seinen begabten Konzertisten versteht er sich gut. Dann heiratet der Fürst. Seine Frau interessiert sich nicht für Musik. Und viel Geld hat er auch nicht mehr, denn er muss in seine Armee investieren. Er hat jetzt eine Koalition mit Preußen. Alles wird anders. Bald hat Fürst Leopold nur noch wenig Zeit und Geld für seine Musiker. Sebastian sieht, wie die Konzerte seltener und das Orchester kleiner werden. Was soll er noch hier? Für einige Zeit ist das Leben in Köthen wieder schön für ihn. Er lernt eine junge Sängerin kennen, eine Musikerin, Magdalena, die perfekte Frau für Sebastian. Er heiratet sie. Ein neues Leben kann beginnen, aber nicht in Köthen, wo die Musik keine große Rolle mehr spielt. Hier beginnt Sebastian noch das wohltemperierte Klavier. Aber dann geht es weiter.